Grau, Graman, der bunte Tod. O Herr, sagte die grollende Löwenstimme, hast du so die ganze Nacht verbracht? Bastian richtete sich auf und rieb sich die Augen. Er saß zwischen den Löwenpranken, das große Tiergesicht schaute auf ihn nieder. Staunen lag in Grau Gramans Blick. Sein Fell war noch immer schwarz wie der Felsblock, auf dem er saß, aber seine Augen funkelten. Die Ampeln in der Höhle brannten wieder. »Ich dachte, du wärst versteinert.« »Das war ich auch. Ich sterbe täglich, wenn die Nacht hereinbricht, und jeden Morgen erwache ich wieder.« Er stand auf, reckte und streckte sich und lief dann nach Löwenart in der Höhle hin und her. Sein Flammenfell begann immer leuchtender in den Farben der bunten Fliesen zu glühen. Plötzlich hielt er im Laufen inne und blickte den Jungen an. »Hast du gar um meinetwillen Tränen vergossen?« Bastian nickte stumm. »Dann bist du nicht der Einzige, der zwischen den Pranken des bunten Todes geschlafen hat, sondern auch der Einzige, der je sein Sterben beweinte.« Bastian sah dem Löwen zu, der wieder auf- und abtrottete, und fragte schließlich leise, »Bist du immer allein?« Der Löwe hielt von neuem inne, aber diesmal blickte er Bastian nicht an. Er hielt seinen Kopf abgewendet und wiederholte mit grollender Stimme, »Allein.« Das Wort hallte in der Höhle wieder. »Mein Reich ist die Wüste, und sie ist auch mein Werk. Wohin auch immer ich mich wende, alles um mich her muss zur Wüste werden. Ich trage sie mit mir, ich bin aus tödlichem Feuer. Wie also könnte mir etwas anderes bestimmt sein als immerwährende Einsamkeit? Du, der du das Zeichen der kindlichen Kaiserin trägst, kannst du mir Antwort geben. Warum muss ich sterben, wenn die Nacht hereinbricht?« »Damit in der Wüste der Farben Perelin, der Nachtwald, wachsen kann.« Und nun erzählte Bastian von den Wundern des Dschungels, der aus lebendigem Licht bestand. Während Grau Graman reglos und staunend zuhörte, schilderte er ihm die Vielfalt und Herrlichkeit der glimmenden und phosphoreszierenden Pflanzen, die sich aus sich selbst vermehrten, ihr unaufhaltsames, lautloses Wachstum, ihre traumhafte Schönheit und Größe. Er redete sich in Begeisterung, und Grau Gramans Augen glühten immer heller. »Und das alles kann nur da sein, während du versteinert bist.« »Aber Perelin würde alles verschlingen und an sich selbst ersticken, wenn er nicht immer wieder sterben und zu Staub zerfallen müsste, sobald du aufwachst. Perelin und du, Grau Graman, ihr gehört zusammen.« »Ich sehe nun, dass mein Sterben Leben gibt und mein Leben den Tod, und beides ist gut. Jetzt verstehe ich den Sinn meines Daseins. Ich danke dir.« Er schritt langsam und feierlich in den dunkelsten Winkel der Höhle. Was er dort tat, konnte Bastian nicht sehen, aber er hörte ein metallenes Klirren. Als Grau Graman zurückkehrte, trug er etwas im Maul, das er mit einer tiefen Verneigung seines Hauptes vor Bastians Füße legte. Es war ein Schwert. Allerdings sah es nicht gerade prächtig aus. Die eiserne Scheide war verrostet und der Griff sah fast aus wie der eines Kindersäbels aus irgendeinem alten Holzstück.